Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn die RND-Chefredakteurin Eva Quadbeck begrüßen. Nicht nur, um mit ihr über dieses eine böse Wort zu sprechen, das insbesondere Menschen aus der CDU und auch aus der CSU von Herrn Weber vor der Bundestagswahl hier in der Sendung partout nicht aussprechen wollten und bei dessen bloßer Erwähnung sie mich immer ansahen, als hätten sie den Leibhaftigen vor sich, nämlich das böse Wort Steuererhöhung. Das ist seit heute plötzlich ein bisschen anders, denn es wurde vom Kanzler persönlich ausgesprochen. Und zwar in einer deutschen Steuerzahlern sehr vertrauten Variante, nämlich in der Form Mehrwertsteuererhöhung. Was kommt da auf uns zu? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, vielleicht kann er ja lösen, Manfred Weber, und zwar in seiner Funktion als stellvertretender Parteivorsitzender der CSU. Wie gut klingt für ihn dieses schöne alte Wort Mehrwertsteuererhöhung? Und weil wir gerade dabei sind, wir müssen auch reden über einen anderen bemerkenswerten Satz, den er neuerdings öfter benutzt, seitdem es den Verdacht gibt, dass ausgerechnet seine EVP im Europaparlament den extremen Rechten viel näher kam als gedacht. Auch von einer Zusammenarbeit ist die Rede. Er dagegen sagt dann immer diesen einen Satz: Es gibt keine strukturierte Zusammenarbeit mit rechtsradikalen Parteien. Die Frage ist nur, wenn es keine strukturierte Zusammenarbeit gibt, gibt es vielleicht eine nicht strukturierte? Viele Fragen, herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, all das passiert und da geht der Blick zum Sicherheitsexperten Nico Lange, auch vor dem Hintergrund gleich zweier Kriege, die wir gerade erleben. Den einen direkt vor unserer Haustür in der Ukraine, den anderen im Nahen Osten mit ebenfalls direkten Auswirkungen, nicht nur auf unsere Tankstelle. Er hat schon vor ein paar Tagen, ein paar Wochen hier in der Sendung auf, wie ich finde, fast schon beängstigend präzise Art und Weise vorhergesagt, was passieren würde, hat gewarnt vor der Taktik des Mullah-Regimes, hat gewarnt davor, dass auch eine Großmacht wie Amerika nicht in der Lage sein würde, dem zu begegnen. Die Frage ist also, wie jetzt weiter und wo stehen wir eigentlich, wenn es um unsere eigene Verteidigungsfähigkeit geht? Er hat sehr viele Zahlen im Kopf. Herzlich willkommen, Nico Lange. Ich freue mich sehr, dass das klappt. Gleich zu Beginn aber schalten wir zu Ofer Waldmann, der uns jetzt in Tel Aviv zugeschaltet ist. Schönen guten Abend, Herr Waldmann. Ich freue mich sehr, dass das klappt. Guten Abend in die Runde. Guten Abend, Herr Lanz. Herr Waldmann, gestern Abend neue Angriffe auf Tel Aviv. Wir schauen uns die Bilder an. Können Sie mal beschreiben, was eigentlich passiert, wenn so eine Warnung kommt? Wie reagiert man dann als Mensch, der so wie Sie in Jerusalem und Tel Aviv gleichermaßen unterwegs ist und dort arbeitet und lebt? Ja, Herr Lanz, es ist so, als ob Ihre unmittelbare Umwelt schrumpft. Sie messen dann diese Umwelt in der Entfernung, die Sie innerhalb von einer oder anderthalb Minuten zurücklegen können. Zum Beispiel, wenn Sie auch mit kleinen Kindern unterwegs sind. Mhm. Weil so viel Zeit hat man dann, wenn der Alarm ertönt, um den nächsten Schutzraum zu suchen. Ich selber wohne im Norden des Landes. Das heißt, für mich sind auch die Angriffe der Hezbollah aus dem Libanon relevant. Und ja, in der Tat schrumpft dann die Umwelt. Man geht dann in den nächsten Schutzraum. Für die Menschen in Tel Aviv, wir haben gestern auch Streuraketenangriffe gesehen. Für die Menschen in Tel Aviv heißt es, in die Sammelbunker zu gehen, in Gemeinschaftsbunker, zum Beispiel im U-Bahnhof. Dort sind viele der Mitarbeitenden der Heinrich-Böll-Stiftung, die ich hier in Tel Aviv leiten darf. Sie verbringen sogar die Nächte in den U-Bahnhöfen, um dann nachts nicht über die Straße mit ihren Kindern laufen zu müssen. Weil Sie jetzt schon das zweite Mal Ihre Kinder erwähnen, Herr Waldmann, Sie haben, glaube ich, Sie sind Vater von drei Kindern, ne? Habe ich das richtig im Kopf? Richtig. So, gehen die zur Schule? Was ist das für ein Alltag, den Ihre Kinder gerade erleben? Und wie gehen die mit dem um, was da passiert? Ja, leider befinden wir uns in der vierten Kriegswoche gegen den Iran. Aber eigentlich ist man hier in Israel schon fast seit drei Jahren im Krieg. Das heißt, genau. Meine eigenen Kinder haben schon ihre Bunkerlektüre von David Grossmann über bis hin zu Harry Potter bei meinem kleinen Sohn. Und leider können Sie schon erkennen, anhand der Vorwarnungen, die man über das Handy bekommt, handelt es sich um eine Drohne aus dem Libanon, handelt es sich um eine Rakete aus dem Iran. Je nachdem ändert sich auch die Zeit, die man hat, den nächsten Schutzraum zu suchen. Allerdings muss man dazu sagen, das gilt auch für andere Kinder in dem Land und darüber hinaus. Mhm. Nicht die gesamte israelische Bevölkerung genießt oder verfügt über gleiche Schutzmöglichkeiten, geschweige denn die Menschen in dem Libanon, die Menschen in dem Iran, die überhaupt keine Schutzräume, überhaupt keine Sirenen zur Verfügung haben. An die versuche ich ebenfalls zu denken, in solchen Momenten über sie mit meinen Kinder zu sprechen. Den Schrecken dabei kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Und ist das neu, was Sie gerade erleben? Oder anders gefragt, was ist der Unterschied zu vorherigen Angriffen, zu vorherigen Situationen? Also vielleicht der größte Unterschied, und Sie haben gerade die Bilder aus Tel Aviv gezeigt, es sind die sogenannten Streuraketen, die viele Menschen in Angst und Schrecken versetzen. Man fragt sich auch in Israel langsam, was die Exit-Strategie aus diesem Krieg ist. Mhm. Das ist eben das Neue. Man weiß nicht, wie und wo das enden soll. Vor etwa 2 Wochen hat ein Journalist der liberalen Tageszeitung Haaretz den Regierungssekretär Yossi Fuchs interviewt und gefragt, was sind eigentlich die Kriegsziele, was wäre eine mögliche Exit-Strategie? Mhm. Und die Antwort, die er darauf bekommen hat, war, das ist ein Staatsgeheimnis. Interessant für die israelische Zivilgesellschaft, die sich selber diese Frage stellt. Mhm. Weil wir immer wieder hören und auch hier häufig darüber sprechen, dieser sogenannte Iron Dome. Man hat immer das Gefühl, Israel ist bedingt, aber dennoch sozusagen nicht so leicht zu verwunden, nicht so leicht zu treffen. Jetzt haben wir Meldungen gerade gehabt von 100 Verletzten, die es gegeben hat. Das heißt, funktioniert dieser sogenannte Iron Dome noch so, wie er in der Vergangenheit funktioniert hat, oder nicht mehr? Ja, es ist eigentlich erstaunlich. Ich konnte heute zum Beispiel für unser Gespräch aus dem Norden des Landes fahren, trotz Drohungen, trotz Raketenangriffe. Das ist dank des Iron Domes, das ist dank der Arrow-Abfangraketen, die gleichen Raketen, die auch an Deutschland verkauft werden. Aber der Homefront Command betont immer wieder, das ist kein hermetischer Schutz. Und eben, wie Sie gesagt haben, wir haben im Süden des Landes gesehen, in der Stadt Arad, einen Fall, wo 100 Menschen verletzt worden sind. Es gibt auch Todesopfer in Israel inzwischen durch diese Angriffe. Dieser Schutz ist nicht hermetisch. Und Herr Lanz, wie gesagt, ich wohne im Norden, unweit der Ölraffinerien von Haifa. Selbst wenn die Raketen abgefangen werden, kommen die Trümmerteile runter. Es regnet dann Eisen regelrecht. Und diese Trümmerteile sind genauso gefährlich. Ich würde gerne Nico Lange einmal fragen, Herr Lange, weil Sie sich sehr, sehr gut auch mit solchen Systemen auskennen. Was passiert da gerade? Ist dieser Iron Dome nicht mehr so hermetisch abgeriegelt, wie Herr Waldmann es gerade beschrieben hat, weil Munition ausgeht, weil Raketen knapp werden? Was passiert da gerade? Aus militärischer Perspektive muss man sagen, ein Iron Dome oder eine Glocke, die perfekt schützt, gibt es gar nicht. Mhm. Das ist ein politischer Wunsch und das sagt man auch gerne, aber das ist nicht möglich. Luftverteidigung gibt es nicht perfekt. Und der aber Iran, gab es sie schon mal besser? Na, der Iran hat Wege gefunden, auch mit guten Luftverteidigungssystemen umzugehen, indem man sie übersättigt. Und Luftverteidigungssysteme können immer eine bestimmte Anzahl von Drohnen, Raketen, Bedrohungen nachverfolgen und dann bekämpfen. Und da gibt es unterschiedliche Systeme. Arrow macht das in der ganz hohen Schicht. Dann gibt es David Sling, so ähnlich wie Patriot, etwas darunter. Dann gibt es kleinere Systeme, die machen das im Nah- und Nächstbereich für Drohnen. Und wenn sehr viele Bedrohungen gleichzeitig in den Luftraum eindringen, dann wird immer etwas durchkommen. Das übersättigt das Luftverteidigungssystem. Man kann nicht alle verfolgen und auch nicht alle bekämpfen. Und es gibt ganz besonders bei ballistischen Raketen, und das war ja jetzt auch wieder der Fall, bei ballistischen Raketen gibt es ein Problem, das wir alle haben. Ballistische Raketenabwehr ist schwierig, weil ballistische Raketen nur sehr kurz in der Luft sind. Mhm. Es gibt kurze Vorwarnzeiten, man muss schnell reagieren können. Das können nur wenige Systeme. Diese Systeme sind sehr teuer und die Interzeptoren werden nur in geringen Stückzahlen hergestellt. Und wenn man die nicht mehr hat oder nicht mehr überall hat oder wenn die verbraucht sind, dann kommen die ballistischen Raketen eben durch. Und diese Übersättigungstaktik zielt ja genau darauf ab. Genau. Jeden Tag ein bisschen. Das macht ja Iran jetzt seit 2 Wochen stetig. Es ist immer eine bestimmte Anzahl. Es bleibt gleich. Ja, es ist exakt die Taktik, die Sie beschrieben haben. Um die Interzeptoren zu verbrauchen. Ja. Es sind bei den Drohnen immer ballistische Raketen dabei. Mhm. Und man muss, glaube ich, sagen, der Iran zählt mit. Wie viele Interzeptoren sind dann verbraucht, um dann zu wissen, jetzt kann ich mit ballistischen Raketen durchdringen. Und es ist ja nicht nur, wie viele Interzeptoren habe ich, sondern wo habe ich die? Wenn ich den einen Tag mit den ballistischen Raketen auf Stadt A schieße, klar, und da werden die verteidigt, am nächsten Tag schieße ich woanders hin. Ja, das ist, die Tischdecke ist dann zu kurz, die Interzeptoren fehlen irgendwo oder ich habe zu wenig Systeme. Und ich sage deswegen, Interzeptoren sind was genau? Interzeptoren sind Lenkflugkörper, okay, also im Grunde Raketen, könnte man auch sagen. Die starten von den Luftverteidigungssystemen ausgehend und zerstören dann die anfliegende ballistische Rakete. Ballistische Rakete, ballistische Flugplan heißt ja, wenn die gestartet wird, sehe ich, dass sie gestartet wird und ich kann dann im Grunde eine physikalische Berechnung ausrechnen, wo geht die zum Scheitelpunkt, wo geht die runter. Und dann muss meine Abwehrrakete so schnell sein, dass sie startet und diese ballistische Rakete zerstört, möglichst noch weit oben. Häufig ist das so, dass man zwei Lenkflugkörper, also zwei Interzeptoren, braucht, um eine ballistische Rakete zu zerstören. Okay. Und wenn Sie sich angucken, das heißt, dass die weltweite Produktion von den berühmten Patriot-Lenkflugkörpern, Patriot Pack 3 heißen die, die gegen ballistische Raketen funktionieren, wenn die weltweite Produktion nur etwa 650 im Jahr ist und jetzt sind schon wesentlich mehr als eine Jahresproduktion verschossen worden, dann verstehen Sie auch, warum ich sage, wir alle haben ein Problem mit Raketenabwehr. Wir haben mit ballistischen Raketen aus dem Iran, aus Russland, anderswo, haben wir alle ein Problem. Es gibt weltweiten Wettbewerb jetzt um diese wenigen Lenkflugkörper, die gebaut werden. Die in den USA hergestellt werden oder werden die gebaut? Bei den Patriot-Systemen werden sie in den USA hergestellt. Israel benutzt für ballistische Raketen David's Sling und das schon erwähnte Arrow-System, das wir jetzt für die Bundeswehr auch einführen. Das ist für ballistische Raketen, die sehr hoch fliegen, an der Grenze zum All, die man sehr hoch abfangen kann. Drei das, haben wir davon, das kann oder? Nur von, dieses Aerosystem. Drei, ne? Von diesen Aerosystemen. Ja, wir müssen immer ein bisschen vorsichtig umgehen mit den Zahlen. Aus guten Gründen sind genaue Zahlen zur Luftverteidigung in Deutschland und überall auf der Welt geheim eingestuft. Ja, macht auch Sinn. Ja. Man spricht nicht darüber, wie viele Systeme man hat, wie viele Lenkflugkörper man hat. Das muss man auch nicht der anderen Seite ständig mitteilen. Ist schon klar. Aber wir haben ja öffentlich gesehen, dass ein Aerosystem aus Israel in Deutschland in Dienst gestellt worden ist. Zum Beispiel, genau. Herr Waldmann, wenn man das so hört, ist das der Bevölkerung in Israel, ist auch Ihnen klar, wie das Verhältnis dieser Zahlen ist und dass die Bedrohung sozusagen größer wird? Ja, also in der Tat, man zählt die Raketen, wie Herr Lange gerade gesagt hat. Und man weiß zum Beispiel bei dem Treffer, den wir gesehen haben, den Sie erwähnt haben mit den 100 Verletzten, es ist so bei Streuraketen, wenn man also sogenannte Cluster Bombs, wenn man sie etwas höher abfängt, dann splitten sie sich nicht und dann kommen sie auch nicht runter. Diese Raketen werden vor allem hier auf Tel Aviv geschossen. Aber das ist in der Tat auch eine Kostenfrage. Und ich habe es bereits erwähnt, wir sind in der vierten Kriegswoche. Diese Raketen werden auch woanders gebraucht, vor allem die Raketen der Amerikaner am Golf. Man schaut auch natürlich aus China und Taiwan, aus der Ukraine, was hier gerade geschieht. Und noch, also wenn man schaut auf die Zustimmung der israelischen Gesellschaft für diesen Krieg, die Zahlen sind noch sehr hoch. Die letzten Umfragen sprechen von 80% Zustimmung der Israelis für diesen Krieg. Immer noch. Trotz also, der Bombardierung, wie gesagt, das sind trotz Zahlen der Szenen, die wir da gerade gesehen haben. Trotz der Bombardierung, Herr Lanz, man darf nicht vergessen, den Israelis, für die Israelis ist das noch frisch in Erinnerung. Der Iran, die iranische Führung, jetzt nicht das iranische Volk, das ist eine wichtige Unterscheidung. Die iranische Führung steht hinter vielen der Proxys, die Israel nach dem 7. Oktober 2023 angegriffen haben. Wir reden über die schiitische Terrormiliz Hezbollah aus dem Norden, aus dem Libanon. Wir reden über die Houthi-Rebellen aus dem Jemen. Das heißt, für viele Israelis ist dieser Krieg gegen den Iran berechtigt. Und deswegen sagt man, okay, man versucht das irgendwie auszuhalten. Allerdings auch eine interessante Zahl. Bei den gleichen Umfragen nur 40% der Israelis stehen hinter der Regierung, die diesen Krieg führt. Sicherlich ein politisches Problem für Netanyahu, der beide Zahlen etwas näher einander bringen möchte. Genau, und wie erklären Sie das? Können Sie das einmal ausführen? Warum ist das so? Das ist ja sehr interessant, diese Diskrepanz. Also diese Diskrepanz ist eben, beruht auch auf den 7. Oktober. Netanyahu, wir befinden uns im Wahljahr hier in Israel. Für Netanyahu ist das Ziel unter anderem bei den kommenden Wahlen als Bezwinger des Irans und nicht als Verantwortlicher für den 7. Oktober anzutreten. Aber wir sehen das bei Umfragen. Bei keiner einzigen seriösen Umfrage hat die gegenwärtige israelische Regierung eine Mehrheit bekommen. Das heißt, trotz der Erfolge oder das, was Erfolg wahrgenommen wird aus dem sogenannten Zwölf-Tage-Krieg im Juni 25 gegen den Iran, trotz der als Zerschlagung der Hezbollah wahrgenommen Angriffe gegen den Libanon, wobei wir jetzt sehen, dass der Hezbollah doch in der Lage, das habe ich am eigenen Leibe erfahren heute Morgen, in der Lage ist, auf Israel Raketen zu schießen. Trotz dieser Erfolge bleiben die Zustimmungswerte für Netanyahu unter der 50%-Marke. Wie gesagt, die Israelis vergessen nicht, dass es auch in seiner Amtszeit lag, der 7. Oktober, der verlustreichste Tag für das jüdische Volk seit 1945. Darauf wollte ich gerade noch mal zurückkommen. Sie sagten gerade vorhin, Sie sehen auch als Verantwortlichen für den 7. Oktober. Warum? Wie meinen Sie das? Ja, das ist abgesehen davon, dass es während seiner Amtszeit passiert. Und man muss auch sagen, Netanyahu ist der am längsten amtierende Ministerpräsident Israels. Deswegen, wenn Netanyahu für sich, und das sagt auch übrigens die Opposition, die in einer schwierigen Lage ist, weil wie gesagt, wenn fast alle Israelis hinter diesem Krieg stehen, kann man jetzt die gegenwärtige Regierung schlecht kritisieren. Mhm. Aber die Opposition und viele Israelis sagen, wenn Netanyahu die Verantwortung für das, was als Erfolg wahrgenommen wird gegen den Iran, gegen die Hezbollah, wenn er diesen Erfolg für sich proklamiert, dann sollte er ebenfalls die Verantwortung übernehmen für den 7. Oktober. Und übrigens, für Netanyahu ist es auch, wenn wir über die Dauer dieses Krieges, man fragt sich, ob das für Israel opportun ist, dass dieser Krieg so lange dauert. Herr Lange hat gerade über die Abfangraketen, über deren Zahl gesprochen. Aber wie so oft in Israel, wie so oft im Nahen Osten, müssen wir uns, Herr Lanz, auch die Frage stellen, was passiert im Schatten dieses Krieges, was sind die verschiedenen Vorhaben der gegenwärtigen israelischen Regierung? Wir reden heute Abend über Iran, wir reden heute Abend, vielleicht werden wir über Ölpreise, über die Straße von Hormuz reden. Wir reden nicht über Palästina, wir reden nicht über Gaza, wir reden nicht über den humanitären Zustand der Menschen dort, wir reden nicht über die ausufernde Siedlergewalt im Westjordanland, über die de facto Annexion des Westjordanlands, die langsam zu der Jura-Annexion wird, und wir reden nicht über die sogenannte Justizreform, die nach wie vor vorangetrieben wird. Wenn Sie sagen, Herr Waldmann, wir reden nicht über das, was da im Schatten passiert, Westjordanland insbesondere. Was passiert da, wenn Sie sprechen von einer de facto Annexion? Was passiert da, wenn jemand, ich glaube Smotrich war es, sagt, wir sollten mal darüber nachdenken, Teile des Südlibanons einfach zu annektieren, heißt mit anderen Worten, zu unserem Staatsgebiet zu machen. Was passiert da in diesem sogenannten Schatten? Also erstmal muss man ganz klar sagen, im Präambel des Koalitionsvertrags der gegenwärtigen israelischen Regierung steht, dass allein Israel oder das jüdische Volk den alleinigen Anspruch auf das gesamte Gebiet hat, inklusive des Westjordanlands, genannt Judäa und Samaria. Das heißt, neben den Siedlungen, die man dort hat, schon seit den späten 60ern, Anfang 70er, sieht man vor allem unter der gegenwärtigen Regierung die Übertragung von ziviler Verwaltung, zivilen Befugnissen vom israelischen Militär, der eigentlich der Souverän im besetzten Gebiet ist, auf die israelische Regierung, zum Beispiel in die Hände von Smotrich, den Sie gerade benannt haben. Wir sehen auch eine Reihe von Gesetzen im israelischen Parlament, die es israelischen Bürgerinnen und Bürgern erleichtern sollten, Länder zu kaufen in den besetzten Gebieten. Das sind alles Schritte, die, wie gesagt, die de facto Annexion, die wir bereits sehen, durch die Siedlungsbau, in eine de jure Annexion erweitern. Und wie gesagt, Siedlergewalt ist ein Thema, was immer wieder angesprochen werden sollte. Siedlergewalt bedeutet, Siedler vertreiben palästinensische Communities. Es gibt einige sehr berühmte Fälle wie Khan el-Ahmar, aber es gibt auch andere Fälle im Westjordanland, wo palästinensische Communities vertrieben werden. Das wird vom Militär geduldet. Und wie gesagt, das Ergebnis, das wir haben, ist eine de facto und eine de jure Annexion. Das ist bemerkenswert, Herr Weber. Warum führen wir diese Debatte nicht? Was dort noch passiert? Warum sagen wir so Sätze wie, Israel macht auch mit den Angriffen auf Iran erneut die Drecksarbeit für Deutschland und Europa? Ihr Zitat. Ja, weil man beide Sachen sehen muss. Und das eine ist die Kritik an dieser Regierung. Und das hat auch Europa deutlich gemacht in vielen Beschlüssen auf europäischer Ebene, dass wir nach wie vor als Europäer an die Zwei-Staaten-Lösung glauben. Wie fällt Ihre persönliche Kritik dazu aus? Und auf der anderen Seite gibt es die Bedrohungslage durch den Iran, wo die Israelis das Recht haben, sich zu verteidigen. Wir haben jetzt eine Facette noch nicht aufgemacht, nämlich, dass der Iran über kurz oder lang, man kann diskutieren, wie schnell das geht, auch den Zugriff auf die Atomwaffe will, und dass in Ländern wie in Israel, in Tel Aviv, dass dort die Menschen Angst haben vor so einer Option, dass dieses Terrorregime, das wir dort in Teheran haben, dass die Chance haben, eine Atomwaffe zu besetzen. Das muss man sich in so einem Land mal vorstellen, was das für Israel bedeutet. Also das sind die zwei Facetten. Man kann die klare Unterstützung für die Israelis deutlich machen im Kampf gegen diesen Terrorstaat. Und da sage ich ja. Wenn die Iraner keinen Zugriff auf die Atomwaffe bekommen, ist es nicht nur für Israel eine gute Botschaft, sondern übrigens auch für Europa eine gute Botschaft, das kann man sagen. Und gleichzeitig unsere Freunde in Israel kritisieren dafür, dass sie die Zwei-Staaten-Lösung unmöglich machen. Was sagen Sie dazu, dass der Antiterrorbeauftragte in Amerika, Kent, zurückgetreten ist? weil er gesagt hat, das basiert alles auf einer großen Lüge. Das stimmt nicht, was ihr da erzählt. Die waren erstens gar nicht nah dran an der Waffe und zweitens stimmt die Begründung für diesen Krieg vorne und hinten nicht, überzeugt mich nicht. Ich will nicht Teil dieses Spiels werden. Also dieser Krieg ist nicht unser Krieg. Das haben auch die Staatsregierungschefs letzte Woche in Brüssel deutlich gemacht. Auch Friedrich Merz hat es klargestellt, Sanchez, alle Staatschefs, Macron. Sie haben gerade gesagt, wir machen unsere Drecksarbeit. Aber die Tatsache ist auch, an dem Wochenende, wo die Amerikaner im Iran bombardiert haben und die Atomwaffen Zugriff zumindest erschwert haben und auch die Möglichkeit, dass sie Mittelstrecken, Langstreckenraketen bauen, die Athen und München erreichen können, an dem Tag ist auch Europa ein Stück weit sicherer geworden. Das müssen wir schon diskutieren. Und ich sage schon auch dazu, wir diskutieren das in Europa viel zu wenig. Wenn wir weltmachtfähig, wenn wir in der Welt wirklich Relevanz haben müssen, müssen wir uns auch diesen Fragen stellen. Und wenn Sie die Frage stellen, wie sehen wir das, muss ich Ihnen sagen, letztes Jahr im August haben die europäischen Staaten beschlossen, den Vertrag, den wir eigentlich mit dem Iran gemacht haben, zum Stopp, dass sie keinen Zugriff zur Atomwaffe haben, diesen Vertrag haben wir letztes Jahr im August auf Eis gelegt und haben zusätzliche Sanktionen gegenüber dem Iran beschlossen. Also wir haben selbst eingeräumt, die diplomatische Lösung funktioniert nicht, im Iran die Atomwaffe zu nehmen. Und den nächsten Schritt, was heißt das dann für uns? Wie können wir dann einen Beitrag leisten, dass sie eben keinen Zugriff bekommen? Die diskutieren wir viel zu wenig, auch in unserem eigenen Interesse. Was ist das, was da passiert für Sie? Ist das ein klarer Bruch des Völkerrechts? Ich glaube, wenn man sich das Völkerrecht anschaut, dann sieht man, dass die Fragestellung im Raum steht, ist es ein präventiver Schlag? Das wäre noch im Völkerrecht akzeptabel. Und das ist hochstrittig. Was ist es für Sie? Für mich persönlich ist es grenzwertig. Was heißt grenzwertig? Ich sage, es ist grenzwertig, weil ich jetzt nicht genau weiß, ob jetzt die Iranis wirklich vor der Atomwaffe standen oder nicht. Aber ich sage auch deutlich dazu, Herr Lanz, dass das, wenn uns Paragraphen des internationalen Rechts nicht vor der Atomwaffe dieses Regimes, und wir reden über Terrorregime, das eigene Volk massakriert hat, ich glaube, da sind wir uns einig, wenn uns die Paragraphen des internationalen Rechts uns davor nicht schützen, dass die den Zugriff zur Atomwaffe bekommen, weil die Vereinten Nationen noch nicht so sind, wie ich sie mir wünsche, mit der Durchsetzungsfähigkeit von internationalem Recht, dann müssen wir Europäer auch den Realitäten der Welt ins Auge schauen und nicht bloß sagen, wir müssen juristische Debatten führen. Die Amerikaner haben interveniert, die Israelis mit der Bedrohungslage haben interveniert. Und insofern bleibe ich auch dabei, ein Stück weit machen die Drecksarbeit für uns. Ja. Nochmal, ist das ein Bruch des Völkerrechts? Ich bleibe dabei. Es ist eine Grenzlage, da kann man diskutieren darüber, wie stark ist der Iran schon vor der Atomwaffe, weil dann wäre es präventiv im Rahmen des internationalen Rechts akzeptabel. Okay, ich frag mal Herrn Waldmann. Herr Waldmann, was ist es für Sie? Ist das ein Bruch des Völkerrechts, was da passiert? Ich bin kein Völkerrechtler und damit mache ich mir sicher das Leben etwas leicht mit dieser Antwort. Die Frage ist, wir sehen gerade, dass die Neugestaltung, die militärische Neugestaltung des Nahen Ostens durch Donald Trump und durch Israel, und da bin ich übrigens ganz bei Herrn Weber, eine Atombombe in den Händen des Mullah-Regimes ist etwas, was ich als jemand, der in Israel lebt, aber ich glaube darüber auch hinaus für Europa, ist etwas, was unvorstellbar ist. Und dass das Völkerrecht, die UNO nicht in der Lage waren, das zu stoppen, das muss uns zu denken geben. Aber das Völkerrecht ist kein Programm, wo man sich quasi die Rosinen rauspicken kann. Und wenn das Völkerrecht gilt, dann sollte das Völkerrecht überall im Nahen Osten gelten. Mhm. Es wäre schön, wenn wir in der Tat, wenn Israel jetzt nicht nur auf das Recht oder auf das Unrecht des Stärkeren, gerade ist es Trump, setzen würde, sondern auf eine regelbasierte Ordnung. Und die Frage ist, wir sehen, dass Benjamin Netanyahu schon seit Jahren eigentlich auf die Karte der Republikaner setzt und jetzt innerhalb der republikanischen Partei sogar auf das Lager von Donald Trump. Aber was passiert, und das frage ich auch als jemand nochmal, der hier lebt, der Kinder in diesem Land hat, was passiert an dem Tag, an dem Donald Trump nicht mehr US-Präsident ist? Was passiert an dem Tag, an dem die USA sich von Israel abwenden? Und dann gibt es eben das Völkerrecht nicht, dann gibt es diese regelbasierte Ordnung nicht mehr, die Israel beschützt. Und vor diesem Tag, muss ich sagen, graut es mir. Frau Quartbeck, wir haben den Bundespräsidenten gehört, der zu einer anderen Klarheit gefunden hat diesbezüglich. Genau, und ich fand das eigentlich gut, dass der Bundespräsident das so formuliert hat, wie er es formuliert hat. Warum sprechen wir bei diesem Krieg nicht davon, dass er das Völkerrecht bricht? Weil wir das Problem haben, dass die Amerikaner unsere Freunde waren, unsere Verbündeten in der Not noch sind, dass wir darauf setzen, dass wir den Atomschutzschirm von den Amerikanern noch bekommen. Und deshalb möchte man ihnen nicht zu sehr vor den Kopf stoßen. Und das ist der Grund. Die Mehrheit der Völkerrechtler sagt, dass das völkerrechtswidrig ist. Und Sie haben das mit dem Präventivschlag erwähnt. Genau, man darf einen Angriffskrieg führen nach Völkerrecht, wenn ein Angriff unmittelbar oder eine Gefahr unmittelbar bevorsteht. Das ist die entscheidende Einschränkung, um die es geht. Und wenn man jetzt noch mal schaut, es gab im Juni den 12-Tage-Krieg. Und zu der Zeit habe ich den Begriff von März, von der Drecksarbeit, sogar verteidigt, weil es ein gezielter Schlag war auf die Atomanlagen des Iran. Und da stimmt nämlich alles, was hier die anderen Mitdiskutanten schon gesagt haben. Die Mullahs dürfen keine Atombombe bekommen. Aber so wie dieser Schlag dann rezipiert worden ist, muss man eigentlich davon ausgehen, dass er erfolgreich war und dass es die Iraner zumindest in ihrem Bestreben, eine Atombombe zu bekommen, weit zurückgeworfen hat. Und das heißt, jetzt sind überhaupt nicht alle Mittel ausgeschöpft worden. Und das primäre Ziel von Trump ist ja auch offensichtlich nicht, den Iranern die Atombombe zu verunmöglichen, sondern eine Vorherrschaft zu bekommen über das Öl in der Region. Das ist es ja, worum es geht. Und bei den Israelis, die haben andere Kriegsziele. Also Sie glauben auch an die Begründung nicht, die wir da die ganze Zeit hören? Nee, und es geht auch nicht darum, einen Regimewechsel... Geht Ihnen wie dem Antiterrorberater wie, genau. Oder Beauftragten? Genau, und es geht auch nicht darum, einen Regimewechsel herbeizuführen im Iran. Das haben die Amerikaner ja auch sehr klar formuliert, dass es nicht um Nationbuilding geht und dass es nicht um Menschenrechte geht. Und die Israelis, die haben natürlich noch mal ein anderes Kriegsziel. Die wollen jetzt in diesem Moment so weit kommen, wie sie nur irgendwie können, dass der Iran nach Möglichkeit gar nicht mehr handlungsfähig ist. Also ihn gar keine Bedrohung mehr für sie darstellen kann. Wobei man noch einen Satz sagen muss, wenn es um das Nation Building geht. Ich hatte letzte Woche die Gelegenheit, mit unserer Partnerpartei im Libanon zu sprechen, die in der Regierung dort sind. Die libanesische Regierung hat Israel einen Friedensvertrag angeboten. Die wollen mit Israel Frieden. Und der sagt mir im Gespräch, Herr Weber, wenn wir einen Beitrag leisten, die Hisbollah jetzt zu vernichten, dann atmet der Libanon auf. 90% der Libanesen wollen nicht mehr unter dieser Knechtschaft der Hisbollah, die von Iran finanziert wird und gestaltet wird, leben. Und deswegen die demokratische, die friedensbewusste Teil des Libanons begrüßt die Intervention im Iran. Ich kann das nur berichten, so was die uns schildern. Und das sind die Facetten in der Region, die wir heute halt wahrnehmen müssen. Die begrüßen aber nicht die Intervention im Libanon. Ob es am Ende der Tage dann die sagen uns, gebt uns Waffen, um die libanesische Armee auszustatten. Das ist der Appell von denen. Wir müssen unsere eigene staatliche Armee so stark machen, dass sie der Hisbollah auch Gegengewicht geben kann. Ich werbe nur dafür, dass wir es nicht nur theoretisch diskutieren, sondern sehr praktisch, was vor Ort von den Menschen kommt. Und ich bleibe noch mal dabei. Die Kernfrage ist, wenn uns Paragraphen nicht vor der Atomwaffe schützen, was machen wir dann? Diese Frage dürfen wir nicht ausweichen, wenn wir auf der Weltebene wirklich Relevanz haben wollen. Herr Weber, aber dann dürfen Sie bitte auch jetzt nicht meiner Frage ausweichen. Auch Satz von Ihnen, Europa steht selbstverständlich zum Völkerrecht. Das sagte ich ja. Dass ich dazu stehe. Wissen Sie, ich bin Verstehen Sie, wenn der globale Süden uns, und ich habe das selber auch auf Reportagereisen immer wieder gehört, wir haben unfassbar Glaubwürdigkeit verloren, genau deswegen. Doppelte Standards. Das ist das Thema, das uns immer wieder um die Ohren fliegt. Macht Ihnen das keine Sorgen? Also zunächst, Europa ist der Hüter von internationalem Recht. Wir wollen, dass die Welt regelbasiert abläuft. Deswegen war Ursula von der Leyen jetzt in Australien, macht einen Handelsvertrag. Wir wollen mehr. Ja, wir sind jetzt gerade Wir wollen regelbasiert arbeiten. Das ist unser Grundprinzip. Aber dass die regelbasierte Welt, wie wir sie uns wünschen, nicht real ist, das müssen wir uns doch selbst eingestehen. Wir sehen die Welt so, wie sie real ist. Und also wenn der Richtige das Völkerrecht verletzt, ist okay, und wenn es der Falsche tut, ist nicht okay. Nein, Iran Israel angreift, ist es Völkerrechtsbruch, und wenn Israel Iran angreift, ist es kein Völkerrechtsbruch. Verstehe ich das richtig? Wir haben auch Israel kritisiert, als sie im Gazastreifen die Mittel deutlich überzogen haben und nicht proportional interveniert hat. Wenn Israel angreift, ist das ein Völkerrechtsbruch? Ist es? Natürlich ist der Angriff des Irans auf Israel ein Völkerrechtsbruch. Ja. Und der Angriff Amerikas oder Israels auf Iran ist ein Völkerrechtsbruch? Da bleibe ich dabei. Wenn der Iran kurz vor der Atomwaffe steht, ist es mit dem Völkerrecht vereinbar. Und dann stellen wir uns hin und sagen, können wir Europa beide nicht beurteilen. Steht selbstverständlich zum Völkerrecht. Natürlich, Europa steht zum Völkerrecht. Aber Was Herr Waldmann Rosinenpicken nennt. Sie stellen die Frage jetzt immer mit dem Völkerrecht, und ich bestätige nochmal, wir wollen, dass das Völkerrecht existiert und sogar weiterentwickelt wird, Herr Lanz. Ich würde die Frage nicht stellen, wenn sich nicht ständig Politiker hinstellen würden und sagen würden, selbstverständlich ist uns das Völkerrecht wichtig. Würde ich die Frage nicht stellen. Ja, aber ich sehe doch null Widerspruch, Herr Lanz. Sie können die Frage nochmal formulieren. Ich sehe doch keinen Widerspruch, weil ich sage, ich stehe zum Recht. Aber ich muss auch die Frage beantworten, international, okay, wenn wir Kräfte haben, die dieses Recht, denen dieses Recht irrelevant ist, wenn wir ein Terrorregime haben, das eine Atomwaffe hat, die München erreichen kann, dann müssen wir uns auch mit der Frage beschäftigen, wenn uns die Paragraphen nicht schützen, was machen wir dann? Und da sage ich, muss Europa jetzt die Tools in die Hand nehmen. Wir haben keinen Flugzeugträger, den wir schicken können. Wir haben nicht mal die Abfangwaffen, die Israelis haben. Zwar haben Möglichkeiten, haben sogar den Golden Standard sozusagen, um sich zu verteidigen. Frage, und Europa da hat das nicht. Wir hatten jetzt den Angriff auf Zypern. Den Drohnenangriff auf Zypern. Und wir hatten keine Möglichkeiten, uns zu verteidigen. Das heißt, jetzt muss Europa nicht bloß Theoriedebatten führen, jetzt müssen wir auch Hardpower kriegen. Wenn wir Sicherheit und Stabilität sichern wollen, okay, muss Europa auch Relevanz haben. Okay, darf ich Herrn Waldmann noch mal fragen? Herr Waldmann, wenn Sie das hören, was ist Ihre Antwort darauf? Meine Antwort ist, dass ich ganz sicherlich bei Herrn Weber bin, wenn ich mich frage, wie kann es sein, dass das Völkerrecht, das nochmal, das muss man immer wieder in Erinnerung rufen, quasi die Antwort, die globale Antwort auf den Zweiten Weltkrieg war oder ist. Wieso schützt das Völkerrecht nicht die Menschen in Israel vor den Angriffen des Irans, vor der Gefahr der Atombombe? Und das sehe ich ganz wie Herr Weber. Wieso schafft es das Völkerrecht nicht, den Libanon aus dem Würgegriff der Hezbollah zu befreien? Aber wieso hat das Völkerrecht genauso wenig es geschafft, die Menschen im Gaza zu beschützen? Wir reden über mehr als 70.000 Todesopfer im Gazastreifen, die große Mehrheit davon Zivilisten und Zivilisten. Wieso schafft es das Völkerrecht, obwohl es eigentlich ein ganz klarer Fall ist, die Besatzung Israels, also die Besatzung des Westjordanlands durch Israel zu beenden? Und in der Tat, wenn man von Völkerrecht hier in Israel spricht, dann, ja, die meisten Menschen reagieren darauf und sagen, das hat eigentlich für diese Region überhaupt keine Relevanz. Das Einzige, was Relevanz ist, ist die Macht oder das Recht oder, wie gesagt, nochmal, das Unrecht des Stärkeren. Und dann muss man sich in der Tat fragen, beschäftigt sich gerade Deutschland, beschäftigt sich gerade Europa mit der Frage, wie man den Tag danach, nach diesem Krieg, der hoffentlich bald kommt, wie man diesen gestalten könnte. Man hat gesehen, als der Krieg vorbei war im Gazastreifen, die politische Gestaltung des Tages danach lag eher in den Händen der Amerikaner. Leider war Deutschland dabei nach wie vor Zaungas. Und das ist eben, das ist der Punkt. Man sollte das Völkerrecht, man sollte darauf bestehen, das hat der Bundespräsident auch jetzt betont, man soll sich einbringen, man darf nicht mehr der Zaungast sein bei der Gestaltung des politischen Horizonts am Ende des Krieges. Und das ist übrigens, man sagt immer, die Israelis wollen eigentlich keine Zwei-Staaten-Lösung. Das zeigen auch alle Umfragen. Aber viele der Organisationen, mit denen wir hier bei der Böll-Stiftung arbeiten, wenn sie ein bisschen in die Tiefe gehen und mit den Israelis eine etwas tiefergehende Frage stellen, dann ist eine große Mehrheit der Israelis davon überzeugt, es ist klar, nur eine politische Lösung wird den Krieg, sowohl den Konflikt zwischen Israel und Palästina oder den Palästinensern beenden, als auch den Nahen Osten befrieden. Und Deutschland und Europa müssen sich bei diesem Prozess tatkräftig einbringen und es nicht anderen überlassen. Menschen, die sich eigentlich von der Weltordnung, die wir seit 1945 haben, und in der Tat, wie Sie sagen, im globalen Süden lacht man darüber, aber eigentlich sich von dieser Weltordnung verabschieden wollen. Ich habe eine letzte, vielleicht sehr persönliche Frage, Herr Waldmann. Sie haben eingangs sehr bewegend von Ihren Kindern erzählt. Sie haben beschrieben, wie diese Kinder unterscheiden können, was da gerade angeflogen kommt. Kinder sollten sowas nicht erleben müssen. Das ist schrecklich. Was machen diese langen und vielen Kriege, und ich rede jetzt nicht nur von dem, mit den Köpfen, mit den Seelen der Menschen in Israel, in der gesamten Region? Das ist eine gute Frage und ich befürchte, die Antwort auf diese Frage werden wir in einigen Jahren erleben. In der Tat, nicht nur der, also es gibt den wirtschaftlichen Druck aufgrund des Krieges, aber vor allem der psychische Druck. Und das ist unabhängig davon, was man von den Taten Israels hält. Wir haben hier eine Kriegsgeneration, die in den letzten 3 Jahren Dinge erlebt, erfahren hat, zum Teil selber gemacht hat. Man redet von Traumata-Raten in der israelischen Gesellschaft, die horrend hoch sind. Als ich mit meinen Kindern zu Besuch in Berlin war, wir saßen im Park Gleisdreieck und da quietscht ja die U2 oder U1 vorbei. Und meine Tochter fragt mich sofort, wo ist der nächste Schutzraum? Weil sie dachte, es wäre Alarm. Das ist in der Tat Wahnsinn. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn wir im Bunker sitzen, wenn meine Kinder dann David Grossmann oder Harry Potter lesen, sage ich Ihnen, 40 Kilometer, 50 Kilometer von uns, in Beit Shbael, in Marj Ayun, sitzen ebenfalls Kinder. Und die haben ebenfalls Angst, sie haben keine Schutzräume, sie fliegen gerade um ihr Leben. Und abgesehen von Iron Dome, abgesehen von David Slingshot und abgesehen von diesen ganzen Systemen, das ist eigentlich, dieses Gespräch jenseits der Grenze ist das, was ich meinen Kindern anbiete. Und ich glaube, das ist eigentlich die beste Antikriegsverteidigung. Also, Herr Wartmann, danke Ihnen ganz herzlich. Vielleicht sehen wir uns irgendwann hier im Studio. Wäre schön, sich mit Ihnen noch mal ein bisschen intensiver auszutauschen. Danke ganz herzlich. Herr Lange, herzlichen Dank. Als jemand, der auch kein Völkerrechtler ist, aber der intensiv da drauf schaut, was ist das für Sie, was da gerade passiert? Ich verstehe den Punkt. Ich verstehe jeden, der sagt, wir brauchen da mehr Realismus. Das ist ja im Grunde das, was Sie sozusagen verlangen. Ich kenne Leute, die sagen, lasst eure Debatten ums Völkerrecht, das ist alles tot. Ich kenne aber auch die andere Debatte, die da sagt, naja, so gerade wir, als kleineres Land, das nicht diese militärische Power hat, gerade wir sollten ein großes Interesse daran haben, dass es regelbasiert abläuft, dass es Dinge gibt, die man erstmal versucht, diplomatisch zu lösen. Dass man nicht ein anderes Land angreift, mitten in der Verhandlung über die Frage, was machen wir mit eurem Atomprogramm? Es hat ja mittendrin stattgefunden. Also, und die Lehre oder die Lektion für einen Staat oder Land wie Iran ist ja, lasst das mit den Verhandlungen, die machen ohnehin, was sie wollen. Wie schauen Sie da drauf? Ich muss sagen, ich tue mich schwer damit, Urteile zu fällen über die Vereinigten Staaten von Amerika, über Israel, über andere, die da agieren. Insbesondere, weil ja unsere deutsche Haltung ist, dass wir auf internationale Probleme mit dem deutschen Klassiker reagieren. Die Lage ist ernst, es wäre schön, wenn irgendwer mal irgendwas macht. Und wenn man über Völkerrecht spricht und nicht wohlfeil sein will, dann muss man doch die Frage beantworten, welche Machtinstrumente haben wir denn, um dem Recht Geltung zu verschaffen? Weil sonst die Frage ist, an welche Instanz appellieren wir denn? Nee, verstehe ich. Das Besondere, also die geopolitische Wahrheit ist doch, es gibt keine Instanz, die irgendwo auf der Welt das Recht durchsetzt, sondern wenn wir das wollen, müssen wir das selbst machen, dann müssen wir auch die Macht dafür haben. Aber dann müssen wir doch auch aufhören, ständig darüber zu reden. Dann müssen wir uns doch mal ehrlich machen. Es geht doch um Glaubwürdigkeit in der Zumindest Politik. Zumindest müssen wir uns klar machen, dass die sogenannte regelbasierte Ordnung in den letzten Jahrzehnten und die Nachkriegsordnung, die vorhin angesprochen wurde, deswegen zum großen Teil funktioniert hat. Sie gab es ja in dieser perfekten Form, wie sie jetzt besprochen wird, gab sie ja nie. Zum großen Teil funktioniert hat, weil die Vereinigten Staaten von Amerika entschieden haben, dass sie ihre erhebliche Macht dafür einsetzen, dass es eine regelbasierte Weltordnung gibt. Mhm. Und die geopolitische Veränderung oder die geopolitische Kälte für uns zumindest besteht doch darin, dass die Vereinigten Staaten von Amerika jetzt sagen, wir machen das nicht mehr. Dann ist ja aber die machtpolitische Frage, wer tut's denn jetzt? Wer setzt denn jetzt die Regeln durch? Wenn wir regelbasierte Ordnung wollen, dann können wir ja nicht nur normativ sagen, das ist die Welt, die wir uns wünschen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass es funktioniert. Und wir dürfen das nicht, finde ich, als so ein wohlfeiliges Kritikinstrument benutzen, wo, wie ich finde, einige gerade bei den Amerikanern immer schnell bei der Hand sind, wo wir gleichzeitig aber doch handfeste geopolitische Interessen haben, warum die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten von Amerika, nicht zuletzt wegen der Lenkflugkörper für die Raketenabwehr, die wir nur aus Amerika kriegen können, warum das deswegen in unserem Interesse ist. Geopolitik ist ungemütlich. Ja, aber dann, wenn man so argumentiert, dann muss man vor dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine auch das Attribut völkerrechtswidrig wegnehmen. Nee, weil, das finde ich überhaupt nicht. Ja, aber dann, ich meine, das ist ja keine Einbahnstraße, wenn man mit dem Völkerrecht argumentiert. Und Sie haben es ja gerade eigentlich formuliert, dass im Grunde genommen es auch eine Art von Opportunismus hier in Europa ist, dass wir nicht sagen völkerrechtswidrig, weil wir eben die Amerikaner brauchen. Und ich kann da diesen politischen Realismus, Opportunismus, kann ich in einer gewissen Weise nachvollziehen, dass eine Bundesregierung das tut. Aber ich finde, wenn man von außen drauf schaut, dann spricht doch nichts dagegen, die Dinge so zu benennen, wie sie sind. Und wir sagen immer, der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, und das ist der ja auch, nur weil uns halt, weil Russland nicht unser Verbündeter ist, geht uns das einfach leichter über die Lippen. Ich sehe das ganz anders. Also man kann, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, der Angriff der USA und Israels auf den Iran ist völkerrechtlich nicht legitimiert. Es gibt keinen Beschluss des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen dazu, ob er völkerrechtlich gerechtfertigt ist. Die Diskussion würde ich gerne mal führen. Da müssen wir sie aber auch nicht in so einer schablonenartigen Art und Weise führen. Es gab im Völkerrecht, ist noch gar nicht lange her, können wir uns alle daran erinnern, eine Diskussion über die Frage, haben Staaten eine Verpflichtung, ihre Bürger zu schützen? Responsibility to protect. Und was folgt daraus? Und ein Staat, der seine friedlichen Demonstranten erschießt, aufhängt, der ein islamistisches Regime über Jahrzehnte hinweg etabliert, das menschenfeindlich ist. Da kann man die Frage schon mal stellen. Was ist da gerechtfertigt gegenüber so einem Mullah-Regime? Ja. Ein Staat, der Proxys ausstattet in der Region, die die ganze Region destabilisieren und gefährden, die mit Raketen Zivilisten in Israel gefährden, die aber auch Handelswege gefährden, vom Iran ausgestattet, ausgebildet, immer wieder mit Raketen versorgt. Also ich halte das nicht für unmöglich, diese Diskussion zu führen. Ja, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, da ist mein Argument, warum wir den zurückdrängen müssen und warum wir für Waffenstillstand und Frieden sorgen müssen, nicht einmal völkerrechtlich. Ich sehe uns auch nicht als den abstrakten Verteidiger des Völkerrechts, sondern das ist ein Angriff auf die europäische Ordnung, auf unsere europäische Sicherheit. Das ist ein Krieg, der geführt wird, ja, um Europa zu verändern. Und deswegen müssen wir diesen Krieg nicht nur als Unterstützung der Ukraine begreifen, sondern ich glaube, wir müssen ihn gewinnen gegen Putin. Deswegen ist das was anderes. Und also als aus der geopolitischen Perspektive kann ich dieser deutschen Suche nach Kohärenz nicht so viel abgewinnen. Also dieses, wenn ein Fall so ist, dann gilt das auch für andere. Wenn Trump das macht, dann darf Putin das auch oder Xi Jinping. Das ist eine Argumentation, die ich nicht nachvollziehe. Jetzt haben Sie mich aber missverstanden. Ich wollte keine einzige Silbe dagegen sagen, dass Europa die Ukraine unterstützt. Überhaupt nicht. Ich wollte nur sagen, dass man den einen Begriff nicht mit unterschiedlichem Maß anwenden sollte, den des Völkerrechts. Und es ist ja auch mitnichten so, dass Amerika oder Israel diesen Krieg führen, weil sie Nation-Building wollen, weil sie dem iranischen Volk zur Freiheit verhelfen wollen, weil sie wollen, dass die Mullahs das Volk nicht mehr schikaniert, unterdrückt, mordet und foltert. Das ist ja nicht die Absicht der Amerikaner. Wir haben ja eine andere Absicht, warum sie diesen Krieg führen. Ja, was die Amerikaner für Absichten haben, ist gar nicht so einfach herauszufinden. Da gab's ja unterschiedliche, vielleicht ist das auch schon das Problem. Gab es unterschiedliche Aussagen und das ist nicht unbedingt klug, dass Donald Trump gefühlt alle 5 Minuten was anderes sagt, warum er diesen Krieg führt. Dass es in unserem Interesse ist, Herr Weber hat das ja vorhin angesprochen, wenn der Iran weniger ballistische Raketen produziert, weniger andere gefährdet, weniger uns bedroht, die gesamte Region destabilisiert, wenn diese Kapazitäten da zerstört sind. Das würde ich sofort unterschreiben. Es wäre auch klug gewesen, schon früher diese Fabriken zu zerstören, so wie das in unserem Interesse läge, die Drohnenfabriken, aber, die massenweise dieser iranischen Lizenzdrohnen in Russland produzieren, zu zerstören. In Europa immer auch, letzte Woche, als alle Staatsregierungschefs in Brüssel beisammen waren, wir diskutieren das eigentlich als Think Tank. Wir diskutieren die Frage, aber wir spielen faktisch keine Rolle. Wir haben weder die Hard Power dafür, also die militärischen Möglichkeiten, eine Rolle zu spielen, Einfluss zu haben, noch haben wir die Soft Power dafür, weil wir uns nicht einig sind. Das ist immer der Minimalkonsens. Und deswegen ist die Grundsatzfrage, das gilt für die Ukraine im Umgang mit Russland. Wir haben Orbán letzte Woche erlebt, wie er wieder Gesamteuropa blockiert hat. Wir erleben das mit Sanchez bei der Frage, wer ist der oberste Trump-Kritiker in Europa? Gibt es einen Wettbewerb dazu? Das heißt, wir sind mit uns selbst beschäftigt, oft innenpolitisch motiviert. Und das führt dazu, dass dieser Kontinent keine Rolle spielt. Und deswegen ist mein Hauptappell, erstens, wir brauchen jetzt den europäischen Pfeiler der Verteidigung, diese europäischen Armeestrukturen. Und zweitens, wir müssen den Weg gehen, die Einstimmigkeit abzuschaffen, damit Europa endlich auf der Weltebene eine Rolle spielt und gehört wird. Und dann können wir auch uns wirklich hinstellen und können sagen, okay, jetzt haben wir auch die Möglichkeiten in der Welt für diese regelbasierten Ansätze mit Relevanz aufzutreten. Frau Quadbeck, überzeugt Sie nicht, ne, die Argumentation? Was mich überzeugt, ist, dass in Europa das Einstimmigkeitsprinzip abgeschafft werden muss, damit Europa handlungsfähiger wird. Damit Leute wie Orbán nicht ihr Spiel spielen können. Das auf jeden Fall. Aber wir können, also ich finde politischen Realismus, politischen Pragmatismus finde ich immer richtig. Aber wenn das dann so weit führt, dass man sich nicht mehr traut, so die Wahrheit zu sagen, so wie bei des Kaisers neuen Kleider, ja, wo dann alle gesagt haben, was hat der für schöne Kleider an? Das ist ja genau das. Das ist genau die Art, wie Trump begegnet wird. In seinem engsten Umfeld besonders, aber auch die Europäer tun es auch. Und ich finde, dass jetzt politische Beobachter das nicht adaptieren müssen, sondern da kann man schon mal sagen, der hat doch gar keine Kleider an. Ja? Die Wahrheit verhält sich doch wie folgt. Und dass wir uns da schon nicht mehr trauen, das auszusprechen, da fängt doch die Schwäche Europas an. Und wenn wir darüber sprechen, dass Europa stark sein soll und dass Europa seine Interessen durchsetzen soll und dass Europa im Zweifelsfall dann auch auf der Welt dafür eintritt, dass Völkerrecht durchgesetzt wird, das fängt dabei an, dass wir es schaffen, die Wahrheit zu formulieren. Da bin ich sofort bei Ihnen, aber die Voraussetzung ist, dass dieser Kontinent die Fähigkeiten hat, seine Sicherheit eigenständig sicherzustellen. Ja, und solange nicht beim nächsten Konflikt betteln drum und bitten drum, hoffentlich wählen die Amerikaner einen Präsidenten, der uns wohlgesonnen ist. Das ist unsere derzeitige, unsere Sender machen heute, ZDF, ARD, machen Sonderberichterstattung von amerikanischen Präsidentschaftswahlen, weil wir alle wie gebannt drüber schauen, wen wählen sie als nächstes. Und ich möchte es nicht mehr. Ich möchte, dass diese 450 Millionen Europäer eigenständig in der Lage sind, sich selbst zu verteidigen. Und das gelingt nicht mit 27 Flächen. Flickenteppich, den wir derzeit haben, wo wir übrigens Milliarden an Steuergeldern verschwenden. Das ist kein anderes Thema, weil das die Relevanz Europas dann deutlich macht. Als, wirklich, auch als Bürger dieses Landes und als europäischer Wähler möchte ich auch, ehrlich gesagt, Politiker an der Spitze sehen, für die klar ist, was links und rechts und oben und unten ist. Und die Prinzipien haben und die Werte haben und nicht nur in Sonntagsreden von Werten reden, sondern für die klar ist, was gut und was böse ist. Das weiß ich. Ganz, ich weiß kein ganz klar, Rosinen dass das iranische Regime und kein böses Regime ist. Keine und doppelten Israel Standards, kein Risiko, ist, ne? keine Rosinen picken, wie er es gerade formuliert hat. Und wenn wir darüber reden, sozusagen die Aufgabe, die Zivilbevölkerung zu verteidigen, ja, haben Sie gerade genannt. Ja? Da muss man doch sagen, dann gilt das nicht nur für die Bevölkerung in Iran, dann gilt das auch für die Zivilbevölkerung in Gaza beispielsweise. Und diese Klarheit, zu der Klarheit haben wir nie gefunden. Nie. Wir haben kein einziges Mal habe ich hier in der Sendung erlebt, dass jemand, der zuständig war, jemand, der was zu sagen hat, klar formuliert hat, dass das so nicht geht. Kein einziges Mal. Steinmeier hat es jetzt gemacht. Und das ist ein einmaliger Vorgang, dass ein Bundespräsident seiner eigenen Regierung die Leviten liest und sagt, Freunde, das geht so nicht. Überzeugt also Sie nicht? Mich überzeugt das gar nicht. Mich überzeugt Herr Steinmeier sowieso nicht. Und es gab viele Debatten in den letzten Monaten, wo ich mir gewünscht hätte, eine starke Stimme des Bundespräsidenten zu haben. Etwas anderes. Ein Beispiel. Wir haben über Wehrpflicht gesprochen, wie ich finde, in einer unschönen Art und Weise, weil sich niemand zu irgendwas entschließen könnte, was wirklich wirkt. Weder in der Abschreckung noch in der Personalgewinnung für die Bundeswehr. Alle wissen, dass das, was beschlossen worden ist, nicht funktionieren wird. Der Bundespräsident hätte die Frage beantworten müssen, was heißt es eigentlich, Deutschland zu verteidigen? Warum machen wir das überhaupt? Es gab eine Konzeption, es gab eine technische Debatte über unterschiedliche Modelle, aber eine konzeptionelle Leerstelle. Wofür stehen wir eigentlich ein? Wofür stelle ich mich hin? Wofür kämpfe ich? Da hätte ich vom Bundespräsidenten gern was gehört. Diese Anmerkung ja, Lange, jetzt das, man in kann Kritik ja, zum Bundespräsidenten. Ich fand Sie haben übrigens ja völlig recht, im Sinne, aber das ist, im Sinne der wir sind deutschen jetzt, wir Interessen. Sind jetzt hart am Whataboutism sind wir jetzt, ne? Sie haben mich nach Herrn Steinmeier gefragt und vielleicht hat mich das getriggert, weil er in dieser Debatte nicht stattfand und jetzt findet er statt. Da bin ich bei. Aber und ich fand die Äußerung des Bundeskanzlers ganz am Anfang, wo er ja verklausuliert gesagt hat, das ist völkerrechtlich mindestens fragwürdig, aber es ist nicht in unserem Interesse, das jetzt groß zu thematisieren, weil wir die Vereinigten Staaten von Amerika für europäische Sicherheit, unter anderem aus den von Herrn Weber genannten Gründen, brauchen. Das ist etwas, was ich von einem, der Regierungsverantwortung trägt, doch erwarte, dass er sich gemäß unseren Interessen verhält und nicht sozusagen nur Gesinnungen zum Ausdruck bringt oder wohlfeile Prinzipien äußert, die möglicherweise unseren Interessen, wie Trump-Management funktioniert, wissen wir ja alle mittlerweile, schaden könnten. Ja, jetzt kann man sagen, das ist unschön oder das ist nicht gut, wenn man die Wahrheit nicht ausspricht. Aber wenn das Pearl-Programm für die Ukraine eingestellt wird, wenn keine Lenkflugkörper mehr an die Ukraine geliefert werden, wenn nicht mal mehr die Europäer das kaufen können, wenn die Amerikaner die Aufklärungsdaten an die Ukraine nicht mehr liefern, dann kriegen wir ein ernsthaftes Problem für die europäische Sicherheit, das nicht in unserem Interesse ist. Mhm. Und ich verstehe das schon, dass man das als Regierungsmitglied vor solchen Äußerungen abwägen muss. Das verstehe ich auch. Ich verstehe auch die Motivation dahinter. Hat Eva Quadbeck völlig recht, wenn sie sagt, da, Pragmatismus ist da eigentlich das Stichwort. Sagen Sie ja im Prinzip auch. Ich finde nur, da müssen wir uns irgendwie ehrlicher machen. Und dann sollten wir nicht ständig in Sonntagsreden Werte hochhalten, weil wir hinterher sagen, naja, mal so, mal so. Weil damit verlieren wir unglaublich viel Glaubwürdigkeit. Man darf doch zur regelbasierten Ansatz stehen, zum Völkerrecht stehen. Aber man darf auch sehen, dass uns dieses Völkerrecht nicht alle Probleme löst. Also dieser Pragmatismus dazu. Warum ist das nicht erlaubt? Ich darf noch ein zweites Beispiel nennen. Wir haben vor wenigen Monaten Venezuela diskutiert, Maduro, als Trump da interveniert hat. Ich habe Anfang des Jahres den demokratisch gewählten Präsidenten Venezuelas in Madrid getroffen, zum Anfang dieses Jahres, der dort im Exil ist. Und die demokratische Opposition in Venezuela hat es begrüßt, ausdrücklich. Ja. Es wurden mittlerweile in Venezuela alle Gefangenen, die von Maduro eingesperrt worden sind, die demokratische Opposition freigelassen. Das heißt, das Land hat eine Chance durchzuatmen, hat eine Perspektive bekommen. Und insofern werbe ich dafür, dass wir uns nicht ausreden lassen, dass wir für regelbasierte Ansätze stehen und die auch hochhalten. Aber wir müssen auch einen realen Blick in die Welt hinauswerfen, in der wir leben. Und Entschuldigung, nochmal, ich komme darauf zurück, nicht nur intern wie ein Diskussionsclub die Fragen diskutieren, sondern endlich die Machtmöglichkeiten bekommen, um auch Relevanz zu haben in der Welt. Ich könnte ein Argument in Ihre Richtung machen und sagen, das internationale Recht nichts, wenn wir es nicht durchsetzen können. Das ist die zentrale Frage. Ich habe, glaube ich, noch nie öffentlich Herrn Steinmeier verteidigt, möchte es aber wirklich an der Stelle tun. Und wenn man sich darüber beklagt, dass er zu selten klare Worte findet und zu selten auch die Bevölkerung abholt, dann glaube ich, ist es ihm mit diesem Einwurf jetzt gelungen, weil wenn man sich nämlich mal umhört, dann verstehen es wirklich viele Menschen in diesem Land und auch in Europa nicht, warum wir eben den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine als völkerrechtswidrig einstufen und bei diesem Krieg uns das nicht noch nicht mal gelingt, das so auszusprechen. Man kann ja dann immer noch darüber reden, ob man das dann komplett verurteilt oder ob man die Amerikaner auffordert, es zu unterlassen oder ob man versucht, seine Mittel einzusetzen, dass die Amerikaner es unterlassen. Aber es einmal so zu benennen, halte ich schon für wichtig. Ja. Und deshalb ist das gut, dass das Steinmeier getan hat, weil sonst kann man nicht sehr trefflich darüber diskutieren, was politischer Pragmatismus ist, wenn man die Menschen nicht mehr mitnimmt, die nämlich dann am Ende die Regierungen wählen müssen, die genau diese Dinge beschließen, dann haben wir ein Problem. Ja, und man könnte ja sogar einen anderen Punkt machen. Ich habe es letzten Mai in Syrien erlebt. Da gab es auch schon Angriffe und Bombardierungen von Waffenlagern der alten syrischen Armee. Und da traf man Menschen, Syrer, die nicht nur hinter vorgehaltener Hand gesagt haben, es ist gut, was die Israelis da machen. Das finden wir gut. Wir finden es gut, wenn die Hisbollah klein machen. Aber die Frage, die ich dann immer stelle, ist, okay, und wer entscheidet das? Wie weit geht das? Und ich vermute mal, wenn man dieselben Menschen jetzt fragen würde, wo immer noch Bombardements, israelische Bombardements auch in Syrien stattfinden, würden die vielleicht sagen, nee, aber das wollten wir jetzt so bitte nicht. Und das ist doch der Grund, warum es so wichtig ist, dass es nach Regeln läuft. Das ist alles. Und ehrlich gesagt geht es auch nur um ein bisschen Aufrichtigkeit. Wir sind da gar nicht weit auseinander. Und ich teile auch den Realismus, Herr Lange. Ich würde Sie gerne noch zum Schluss fragen. Das kann ja zur Aufrichtigkeit dazugehören, weil ich bin also völlig einverstanden, was Ehrlichkeit betrifft. Mhm. Und was auch betrifft, Zumutungen auszuhalten und die Menschen als Erwachsene zu behandeln. Aber dann kann man doch sich die Zeit nehmen, drei Sätze zu sagen und zu sagen, dieser Angriff ist völkerrechtlich nicht legitimiert. Eine Schwächung der militärischen Fähigkeiten des Regimes, der Mullahs, ist in unserem Interesse. Und wir haben geostrategisches Interesse in der Region, deswegen greift, es ist nicht unser Krieg zu kurz. Wir haben Interesse an freier Schifffahrt, an der Straße von Hormuz. Wir haben Interesse an der Sicherheit Israels. Und wir werden für all diese Interessen etwas tun müssen. Also wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir die Dinge ehrlich und klar so in ihrer Gänze aussprechen. Ja, ich mag diese Formel, aber wir hatten genau diese Diskussion letzte Woche. Und auf meine simple Frage, eine ganze Sendung hindurch, wie groß ist die Gefahr, dass dieser Krieg auch unser Krieg wird, saß hier quasi Parteikollege Roderich Kiesewetter und sagt, auf gar keinen Fall wird das passieren. Und wenig später hatten wir genau diese Debatte. Also diese Form von Ehrlichkeit würde man sich ehrlich gesagt wünschen. Ich habe noch eine letzte Frage an Sie, Herr Lange. Unsere eigene Verteidigungsfähigkeit. Wir haben über diese Arrow-Systeme und so weiter gesprochen. Sie sind jemand, der sich da exzellent auskennt. Sind wir in der Lage, auch Stichwort Ostflanke, Litauen ging es jetzt auch, war Litauen, ne, glaube ich, wo das Kraftwerk angegriffen worden ist? Estland. Lettland. Heute, Drohne, das war eine ukrainische Drohne, die einen Schornstein eines Kraftwerkes in Estland getroffen hat. Okay, dann bin ich auf der andere ist in Lettland untergegangen. Lettland war es, ne? Genau, so. Sind wir im Fall der Fälle, und wenn man auch sieht, wie diese ganzen Zündeleien jetzt losgehen, sind wir ernsthaft in der Lage, uns zu verteidigen? Also die Frage ist, wer ist wir und was heißt sich zu verteidigen? Aber jetzt will ich nicht sozusagen deutsche sozusagen Begriffsdefinitionsspiele machen. Ja, Sie haben ja recht. Wir als Europäer, und das ist, glaube ich, die Frage, die aufgerufen sind, ist, wir sind nicht in der Lage, uns zu verteidigen. Wir müssen dringend das Geld so investieren, dass wir uns eigenständige europäische Handlungsfähigkeit schaffen, weil wir uns nicht darauf verlassen können, dass die Vereinigten Staaten von Amerika das für uns tun werden. Und das ist möglicherweise jetzt durch den Krieg der Amerikaner mit Israel gemeinsam gegen den Iran noch stärker aufgerufen, weil es nicht nur die politische Botschaft ist, die Vance unfreundlich und Rubio ein bisschen freundlicher gemacht hat, sondern auch die Fähigkeiten, also die produzierten Lenkflugkörper, die produzierten Luftverteidigungssysteme, all diese Dinge, die wir nicht haben, aber nur aus Amerika kriegen können. Da muss dringend das Geld hin. Wir dürften nicht so tun, als wären die Planungen immer noch so wie vorher. Und das wird, glaube ich, bisher zu viel gemacht. Und bei Drohnenabwehr, Raketenabwehr, kann man nur, Sie haben jetzt gerade Ehrlichkeit angemahnt, kann man nur ehrlich sagen, wir haben ein Problem. Wir können das nicht. Wir haben ja schon ein Problem bei Drohnendetektion. Da sieht einer was mit dem Fernglas und dann gibt es großes Rätselraten. Wo kam das her? Wo geht das hin? Und was machen wir? Und wer soll was machen? Aber Drohnenabwehr, so wie die Ukraine das gemacht hat in den letzten Nächten, 960 von diesen Geran-2-Drohnen, ehemals Shahed-Drohnen aus dem Iran, jetzt russische Drohnen, da sieht man ja auch, wie die alle zusammenarbeiten, von denen hat die Ukraine über 900 abgewehrt. Wir könnten das nicht. Und wir müssen ehrlich sein, wir können das nicht bisher. Warum können die das? Weil die da sehr hart dran arbeiten. Wie machen die das? Die machen das zum großen Teil mit Kampfführung im elektromagnetischen Spektrum. Also die jammen mit, die, mit jammen und spoofen. Also stören die Sender dieser Drohnen. Da wird mehr als die Hälfte untergebracht. Die Funkverbindung wird unterbrochen oder die Kontrolle wird übernommen oder die werden gezielt zum Absturz gebracht. Und dann, die dann noch durchkommen. Mit unterschiedlichen Arten werden die bekämpft, mit Schnellfeuerkanonen, so wie das auch der deutsche Gepard, der berühmte Flugabwehrkanonenpanzer, macht. Ziemlich gutes Ding in der Sache, ne? Das wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Genau. Und es stellt sich raus, der Gepard ist hervorragend geeignet gegen diese Drohnen. Aber für ein Land wie die Ukraine sind 35 oder 40 Gepard ganz schön wenig. Und weitere Schnellfeuerkanonen braucht man und dann auch noch Interzeptoren, andere Drohnen, die diese Drohnen jagen. Also es ist ein gestaffeltes System. Aber es beginnt damit, dass man erstmal systematisch über Sensoren sehen kann, was ist da eigentlich, was fliegt da, wo kommt das her, wo geht das hin, ist das gefährlich, ist das ungefährlich. Ehrlicherweise fliegen ja in Deutschland irgendwo ständig auch viele ungefährliche Drohnen rum. Die muss man ja unterscheiden können von den gefährlichen. Klar. Wir können das nicht. Und ich habe gesagt, viele Zahlen sind ja eingestuft. Aber Sie können das ja schon dem entnehmen, dass in der Fähigkeitsplanung der NATO, die in Den Haag beschlossen worden ist beim NATO-Gipfel, die Zahlen sind mittlerweile öffentlich geworden, dass wir von bisher etwa 400 Systemen bodengebundener Luftverteidigung, also sowas wie Patriot, IRIS-T oder Arrow, über die wir gesprochen haben, von etwa 400 auf etwa 1500 von diesen Systemen aufrüsten müssen. Okay. Bis 2031. Okay. Also, das ist Handarbeit, ne? Die werden ja... Ja, die werden viel zu langsam produziert, viel zu wenig produziert. Es gibt einen großen Wettlauf darum, wer kriegt eigentlich die nächste Bestellung, weil alle die brauchen. Wahnsinn. Und gerade die ballistische Raketenabwehr, da haben wir heute schon drüber gesprochen. Das ist die große Krux. Das ist schwierig zu machen. Die Systeme sind teuer, die Lenkflugkörper sind teuer. Das ist ein knappes Gut auf der Welt. Da müssen wir dringend eine bessere Ökonomie der Luftverteidigung hinbekommen. Okay. Sonst sind wir pleite, bevor wir überhaupt wirklich was bekämpft haben. Und das ist ja auch, da ist die Verbindung, die Taktik des iranischen Regimes. Genau. Die Luftverteidigung extrem teuer zu machen und auf diese Art und Weise stärker wieder in die Initiative zu kommen. Also wir treiben euch quasi in den Bankrott und machen euch arm. Also ich glaube, Luftverteidigung, so wie wir es gerade besprochen haben, und Abstandswaffen, also selbst mit Raketen die andere Seite bedrohen zu können. Das sind die wichtigsten Fähigkeiten, die wir unbedingt so schnell wie möglich als Europäer alleine können müssen. Mit europäischer Technologie, europäischer Industrie. Und wo wir auch die Lieferketten und all diese Dinge haben müssen. Okay. Das werden wir brauchen als Europäer. Wo wir auch bei European brauchen, wir müssen das bei uns produzieren. Mhm. Nicht nur in Israel oder Amerika kaufen. Mhm. Ich will auch, dass deutsche Arbeitsplätze, europäische Arbeitsplätze davon profitieren. Na gut, wenn wir schon alles selbst machen, schon, wie Vance und Rubio uns das sagen und dann alles in Amerika kaufen. Wenn wir schon so viel Geld ausgeben, insofern auf eigene Produktion setzen, auf eigene Innovation setzen. Und man muss immer dazu sagen, wir machen das alles nicht, weil wir aufrüsten wollen. Wir machen das, weil wir Frieden sichern wollen. Und Frieden kann man heute nur sichern, wenn man die Fähigkeiten hat, sich so zu verteidigen, dass es für einen Angreifer keinen Sinn nicht macht. Das ist leider die Realität in der Welt, in der wir leben. Also das heißt, die Botschaft ist Frieden. Herr Weber, Sie brauchen dafür Mehrheiten. Das ist ja eine etwas spektakuläre Überleitung, aber ich versuche sie mal. Mehrheiten ist das Stichwort im Europaparlament. Kann man sich die holen, wo man möchte? Ich will die Zusammenarbeit mit den Mitteparteien, Sozialdemokraten, Liberalen, in der demokratischen Mitte. So, jetzt gibt es da ein Thema. Funktioniert, dann brauchen wir andere mehr. Die Kollegen von der DPA sehr seriöse Menschen haben vergangene Woche berichtet, dass sich ihre EVP mit drei Rechtsaußenfraktionen, darunter der AfD-Fraktion im EU-Parlament, im Innenausschuss auf einen gemeinsamen Gesetzentwurf zur Migrationspolitik geeinigt hat. Was ist Ihre Position dazu? Gibt es da dieses gemeinsame Papier? Gab es da diese Absprachen im Hintergrund? Gab es da etwas, was man eine Zusammenarbeit nennen könnte? Wie nennen Sie das? Ja, wir haben das ja das Problem nicht zum ersten Mal. Wir haben es bei der Lieferkettengesetzgebung gehabt, wir haben es bei den sicheren Drittstaaten, also so Länder definieren, wo wir dann Illegale zurückführen dürfen, gehabt. Dass die Sozialdemokraten nicht bereit waren, die Positionen, die im Rat von den Innenministern beschlossen worden sind, mitzutragen. Das war einfach die Lage. Und die haben wir jetzt wieder bei einer Rückführungsverordnung. Also es geht um die Frage, wie gehen wir mit Menschen um, die noch am rechtlichen Verfahren vor Gericht als illegal, also die müssen raus. Und da haben wir das Problem, dass nur 80% von denen, dass 80% da bleiben, nur 20% zurückgeführt werden. Mhm. Also wie lösen wir das Problem? Das steht im Raum. Und jetzt haben wir die Situation, dass die Sozialdemokraten in Europa sich dem verweigern, die Lösungen, die die Innenminister beschlossen haben, nicht wollen. Und da haben wir als Fraktion entschieden, wir stellen das zur Abstimmung, was auch bei den Innenministern beschlossen worden ist. Morgen wird im Europäischen Parlament, morgen Mittag, wird im Europäischen Parlament kein Gesetz, aber darüber abgestimmt werden. Ja. Dann geht es zwischen Rat und Parlament in die Gespräche. Ja, ja. Aber unsere Position ist das, was auch die Bundesregierung in Brüssel eingebracht hat. Und die versuche ich mehrheitsfähig zu bekommen. Ist es so einfach, Frau Quadbeck? Was ist anders als in der Vergangenheit? Also beim Mercosur-Abkommen, wo ja dann die Grünen in der Kritik standen, dass sie mit Rechtsaußen und Linksaußen gestimmt haben, da war das eine Zufallsmehrheit. Und auch als es um das Lieferkettengesetz ging, gab es zumindest nach meiner Kenntnis keine Absprache. Aber das wissen Sie möglicherweise besser. Und was jetzt geschehen ist, dass es eben, Sie sagen, es gibt keine strukturierte Zusammenarbeit, aber es gab auf jeden Fall eine inoffizielle Zusammenarbeit, soweit die Kollegen das von der dpa recherchiert haben. Aber da gab es ja auch keinen Widerspruch, dass das genauso geschehen ist. Gab es eine WhatsApp-Gruppe, ganz offensichtlich von dem französischen konservativen EVP-Abgeordneten, angetrieben und in die Wege geleitet. Und es war eben nicht nur so, dass man gefragt hat, macht ihr mit, sondern die Rechtsradikalen haben auch noch die Möglichkeit bekommen, das Gesetz zu verändern. Demnach hat eine AfD-Abgeordnete, eine deutsche AfD-Abgeordnete, die eben zu den ganz Rechtsaußen im Europaparlament gehört, das muss man ja auch noch mal differenzieren. Wir haben drei rechte Parteien neben der EVP und weil die anderen beiden rechten Parteien mit der AfD nichts zu tun haben wollen, weil sie ihnen zu radikal ist. Und mit der ist dann eben gedealt worden, dass noch ein weiterer Punkt in das Gesetz reinkommen soll, nämlich wenn man das Alter eines Geflüchteten nicht feststellen kann, dass es eine Untersuchung des Handknochens geben kann. Diese Untersuchung, es ist ein bisschen umstritten, wie zielgenau die ist. Man kann sich auch um 2 Jahre vertun. Und das ist aber auf jeden Fall noch in den Gesetzentwurf mit reingekommen. Und da würde ich dann schon davon sprechen, dass das eine Zusammenarbeit ist, die koalitionsähnlich ist. Mit der AfD. Es gab und gibt keine strukturierte Zusammenarbeit mit der AfD. Und dieser einen Verweis, den Sie warum bringen... Warum strukturiert? So eine wichtige Vokabel in dem Zusammenhang. Herr Lanz, wir sind der Parlament. Des warum Fotos sagen Sie nicht ja, einfach, es gab keine Zusammenarbeit? Es gab in der Frage auch keine inhaltliche Zusammenarbeit. Und die Journalisten diskutieren jetzt auch bei der dpa sehr stark über das Verfahren, über die WhatsApp-Gruppe von Mitarbeitern. Warum? Naja. Weil sie in der Sache uns nicht nachweisen können, dass irgendwo Radikalisierung stattgefunden hat. Den Text, den Sie jetzt gerade verweisen, nämlich bei der Frage der Altersfeststellung, ist bestehende Gesetzgebung der Europäischen Union. Da haben wir nur einen Paragraphen aufgenommen, der auf eine bestehende Gesetzgebung der EU verweist. Insofern Die Sache, um die es ging, ist eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so wichtig. Aber wenn es da diese WhatsApp-Gruppe gibt, also Kollegen berichten, dass es da Änderungsvorschläge an diesem gemeinsamen Gesetzentwurf gab, die sind ausgetauscht worden. Und auf den Änderungswunsch einer AfD-Politikerin antwortet eine EVP-Mitarbeiterin, wir können das unterstützen. Nach der Einigung am 4. März heißt es in der WhatsApp-Gruppe, vielen Dank für diese hervorragende Zusammenarbeit. Und Mitarbeiter Ihrer Partei reagieren mit dem Emoji für Klatschen darauf. Das heißt, es gibt also nicht nur direkte Gespräche, sondern natürlich eine inhaltliche Abstimmung über diesen Gesetzestext, zumindest auf Mitarbeiterebene. Und wussten Sie davon? Herr Lanz, Sie haben jetzt das wiederholt, was die Frau Quadbeck schon gesagt hat. Das ist genau der Sachverhalt. Ich wusste davon nichts. Ich habe 300 Mitarbeiter in der Fraktion. Wir sind der Parlament, das wollte ich sagen. Sie sind doch der Chef. 720 Abgeordnete haben aus 27 Ländern. Allein in meiner Fraktion haben wir 50 verschiedene Parteien in der EVP-Fraktion. Das heißt, ich kontrolliere nicht die WhatsApp-Gruppen. Da gibt es wahrscheinlich Tausende von WhatsApp-Gruppen. Wahrscheinlich gibt es auch weitere WhatsApp-Gruppen, wo AfD-Vertreter wahrscheinlich zur Information mit dabei sind. Ich weiß das nicht. Und das ist auch nicht mein Punkt. Der entscheidende Punkt, Sie sagten jetzt gerade, das interessiert die Leute nicht, was in der Sache ist. Ich sage Ihnen, die Sache ist eigentlich das Zentrale. Nein. Und deswegen sage ich mal, Herr Lanz, was wir morgen abstimmen, und jetzt brauchen wir nicht mehr über WhatsApp-Gruppe reden, was wir morgen abstimmen, der Sachverhalt, über den wir reden, ist das, was die Bundesregierung in Brüssel vertritt, was die Innenminister Europas beschlossen haben. Und ich wiederhole nochmal, wenn es uns nicht gelingt, dass wir diejenigen, die abgelehnt sind, aus Europa rauskriegen, dann haben wir ganz anderes AfD-Problem. Dann haben wir ganz andere Fragestellung mit den Rechten. Und wenn ich Sie noch mal ein bisschen entführen darf, aus der deutschen Diskussion raus, die wir mit der AfD auch haben, wieder, auf die europäische Ebene, dann sage ich Ihnen, wir haben am 12. April in Ungarn Wahlen, Viktor Orban. Ich tue alles dafür, damit wir vor Ort für Ordnung sorgen und mit den Leuten vor Ort gut im Gespräch sind. Man stelle sich mal vor, wir würden jetzt eher linke Positionen beschließen. In Ungarn würde das im Wahlkampf massiv genutzt werden. Ja. Das heißt, mein Appell geht an die Sozialdemokraten. Wenn die deutschen Sozialdemokraten das, was sie bei Alexander Dobrindt unterstützen, auch in Brüssel unterstützen würden, dann hätten wir kein Problem. Das ist aber nicht der Kern dessen, worum es gerade geht, Herr Weber. Das wissen Sie auch ganz genau. Nein. Also die Menschen sagen, wollen ich kann nicht aber Probleme ganz lösen, kurz. Herr Lanz. Ja. Ja, das ist richtig. Die Menschen wollen wissen, aber Probleme lösen. Aber, Entschuldigung, die Menschen wollen auch wissen, mit wem man Probleme löst. Ja. Und die Menschen möchten gerne glauben, was ihnen dann auch auf Bundesebene vom Bundeskanzler, von ihr Markus Söder, von ihrem Parteichef immer wieder gesagt wird. Auf gar keinen Fall gibt es eine Zusammenarbeit mit denen. Das bestätige ich hiermit auch. Und es gibt auch keine steht die Brandmauer. Das ist auch so. Wenn Sie sagen, ich kann nicht jede WhatsApp-Gruppe kontrollieren, gekauft, aber auf X konnte man das sogar nachlesen. Diese AfD-Abgeordnete Mary Kahn hat das gepostet. Die hat geschrieben, im Innenausschuss des Europäischen Parlaments hat eine bürgerliche Mehrheit, so nennt sie das, die Migrationspolitik grundlegend verändert. Gemeinsam mit der EVP hat die AfD die Rückführungsverordnung beschlossen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, ein Gesetz, dessen Maßnahmen ich als Schattenberichterstatterin durch zahlreiche Änderungsanträge entscheidend mitprägen konnte. Also sie ist stolz darauf, dass sie da Einfluss nehmen konnte. Ja, und das kann man ja alles machen, wenn man findet, dass Pragmatismus wichtiger ist. Na, ganz kurz. Aber sollte man dann nicht aufhören, Ehrlichkeit ist heute Abend so ein bisschen das Thema über der Sendung, dann ständig die Brandmauer wie so eine Monstranz vor sich herzutragen und zu sagen, es gibt mit denen auf gar keinen Fall eine Zusammenarbeit. Es gab keine Zusammenarbeit und es gibt keine Zusammenarbeit. Was ist denn das? Und wenn die AfD, wenn Sie heute die AfD-Kollegen als Kronzeugen nehmen, dann sage ich Ihnen, all dieser Spin, all diese Öffentlichkeit wurde ja von der AfD erzeugt. Genau das, damit wir hier diskutieren, wie wir mit der AfD umgehen. Die wollen die Diskussion ja auch. Und deswegen bitte, ich muss darum bitten, dass wir einfach die Texte uns anschauen. Und wer sich die Texte anschaut, und viele Brüsseler Journalisten haben das sehr intensiv gemacht. Deswegen diskutieren wir jetzt WhatsApp-Gruppen und Weber, nicht die Beschlüsse, Weber, die wir fassen werden. Die wenn wir uns die Inhalte anschauen, Herr Weber, bitte. Dann Sie haben wir die Brandmauer-Diskussion den Ratstext ab. Es Weber, gibt keine Radikalisierung dieses Textes. Lassen Sie uns bitte ehrlich sein. Sie haben die Brandmauer-Diskussion. Ja. Ich habe die nicht ausgelöst. Und wenn Sie mal schauen, wie Chrupalla und Weidel Sie vorführen diesbezüglich, würde ich sagen, sollten wir über das Thema Brandmauer noch mal sprechen. Vielleicht können wir das einmal kurz zeigen. Es ist erstmal positiv zu bewerten, dass im Europäischen Parlament die Brandmauer gefallen ist. Dadurch bekommen Sie vernünftige Politik. Weil sobald die Brandmauer weg ist, haben Sie keine linken Mehrheiten mehr. Sie sehen, dass die Diskussionen auf europäischer Ebene längst fortgeschritten sind. Und die Forderung nach Asylzentren außerhalb europäischer Grenzen ist mittlerweile eine gemeinsame der Union und der Alternative für Deutschland. Und Herr Merz, wer gebraucht wird, auch auf europäischer Ebene, das entscheiden nicht Sie, das entscheidet das Volk. Das ist der AfD-Spin, was soll ich jetzt dazu sagen? Die versuchen, das als großen Erfolg zu verkaufen, aber in der Sache ist es null Erfolg. Wie wird das denn? Wenn man die Texte, ich muss da insistieren, wenn man die Gesetzestexte, die wir morgen abstimmen, vergleicht mit dem, was im Rat beschlossen ist, dann wird Ihnen jeder Rechtsexperte sagen, dass wir das beschließen, was die Innenminister beschlossen haben. Und ich drehe das mal andersrum. Wenn heute die PiS in Polen, der Donald Tusk muss nächstes Jahr die Wahl überlegen. Dort reden wir übrigens über die Fragestellung, ob es einen Poll-Exit geben wird, ob die Polen aus der EU austreten. Das ist jetzt die Debatte, hat der Spiegel geschrieben. Das heißt, da geht es um fundamentalste Fragen bei, bei den Wahlen nächstes Jahr. Alles richtig, was Wenn Sie sagen. Wenn Bardella in Frankreich mittlerweile Beschlüssen der Innenminister zustimmt bei der Migration, dann sagen meine Kollegen in Frankreich und Polen, dann ist das ein Geschenk für den Wahlkampf nächstes Jahr, weil wir in Polen und Frankreich sagen können, hört auf, über Europa zu schimpfen bei der Migration, ihr stimmt diesen Beschlüssen selbst zu. Und so müssen wir es auch mal diskutieren, dass wir am Ende der Tage die entwaffnen, ihnen die Themen wegnehmen, die wir in der Sache für richtig halten. Und wenn die AfD zustimmt, dann ist es deren Sache. Ich möchte nur es eine geht Zahl. Nicht um die Frage, ob jemand zustimmt. Irgendwie ein Argument wäre dadurch nicht schlecht oder eine Initiative, nur weil sie von den Falschen kommt. Da haben Sie völlig recht. Aber die Frage ist doch, ob die jetzt für sich genau, Sie nennen es Spin, die schöne Geschichte erzählen können, die arbeiten auf europäischer Ebene längst mit uns zusammen. Aber Herr Lanz, noch und in Wahrheit geht es doch, noch es geht doch, geht doch gar nicht um diese Initiative, sondern es geht doch darum, dass Sie es am Ende auf Sie als Union abgesehen haben. Sie sind der erklärte Feind. Und das ist genau das, was Sie am allerliebsten hätten, weil so können Sie sie von innen raus unterwandern. Um die AfD zu bekämpfen, muss ich dafür sorgen, dass wir endlich die abgelehnt sind, rauskriegen. Und wenn ich noch mal ein bisschen wieder über die Themen reden darf und nicht bloß über die Taktik dahinter, über die Themen reden darf, weil wir nur über Brandmauer theoretisch. Ich bin übrigens der erste Parteichef in Europa gewesen, der die Brandmauer mal definiert hat. Pro Europa, pro Ukraine, pro Rechtsstaat. Das sehe ich von anderen nicht. Übrigens auf der linken Seite haben wir Mélenchon in Frankreich, der Antieuropäer ist, der teilweise Parteistrukturen hat, die antisemitisch sind, wie wir sie auch bei der Linken jetzt diskutieren. Da wird nicht diskutiert, ob wir Brandmauern aufbauen gegenüber diesen Strukturen. Ich stehe für die Brandmauer. Und bei der Abstimmung im Innenausschuss, um das mal zu sagen, hatten wir eine Situation, wo wir mit 10 Stimmen Abstand gewonnen haben und die AfD hat eine Abgeordnete gehabt. Die AfD ist irrelevant. Die können in Statements gerne alle irgendwas behaupten. Umso schlimmer, aber bei uns im Europäischen Parlament spielen sie keine Rolle. Mhm. Und wenn Sie sagen, vorführen, ich darf Parteichef der größten Partei Europas sein. Und ich sage Ihnen, die Diskussion gibt es in der Form nur in Deutschland. Sie wird nicht in Polen geführt, obwohl wir dort eine größere Herausforderung haben. Entschuldigung, Sie haben, Herr Weber, muss ich Sie leider mit Ihren eigenen Waffen schlagen? Am Ende der Tage dafür sorgen, dass wir das europäisch diskutieren. Sie selber haben hier in dieser Sendung mehrfach darauf hingewiesen, dass die deutsche AfD selbst den europäischen Rechten zu hart unterwegs ist. Genau, deswegen zu weit sind rechts. Sie dort rausgeworfen worden. Exakt. Und spielen auch will bei uns sagen, das ist kein gutes Argument. Frau Quadbeck, wie wird denn das in Berlin diskutiert? Da tut sich genau dieser Konflikt auf, den wir hier gerade beschreiben. Im Europäischen Parlament ist für die anderen Nationen das Thema Brandmauer kein so großes, weil sie eben nicht die entsprechend derart radikalen Parteien haben. Also wir haben die Fraktion, in der die Italiener sind und die Polen und dann kommt die Fraktion von Orbán. Ja, was, wenn wir auf die Realpolitik von Orbán schauen, ja wirklich auch schon sehr scharf rechts ist. Und selbst die Fidesz, will mit der AfD nichts zu tun haben. Und deshalb musste sich die AfD noch mal weiter rechts ansiedeln. Und deshalb ist es natürlich für die Deutschen umso wichtiger, diese Brandmauer aufrecht zu erhalten. Und die CSU, und deshalb gab es eben auch von ihrem Parteifreund Söder so eine scharfe Kritik an ihnen, die CSU schaut natürlich, was in Österreich passiert ist, wo die weniger radikale und viel professionellere FPÖ es geschafft hat, die ÖVP weitgehend zu zerstören. Weil nämlich die ÖVP genau das gemacht hat, immer wieder, je mächtiger die FPÖ wurde, sich selber kleiner gemacht hat und rangerückt ist. Und irgendwann hat man ja auch miteinander koaliert. Genau. Und das ist eben das Problem. Und natürlich, Sie haben sich ja heute Abend hier schon so ein bisschen als Meister des Einebnen von Widersprüchen erwiesen. Und Sie sagen, Sie definieren auf der einen Seite wunderbar, was eine Brandmauer ist, nämlich pro-europäisch, pro-Rechtsstaat und die Ukraine unterstützen. Und auf der anderen Seite sagen Sie, es ist aber trotzdem kein Widerspruch, wenn ich dann mit denen am Ende einen Deal mache. Es gab schlicht und einfach keinen Deal, weil wir in der Sache das beschließen, was die Innenminister beschlossen haben. Die EVP, wissen Sie, wir haben ein Jahr lang mit denen verhandelt, mit den Sozialdemokraten. Ja. Ein Jahr lang. 28 Sitzungen, hunderte von Stunden beisammen gesessen. Am Schluss haben die Sozialdemokraten den Sitzungssaal verlassen und haben gesagt, wir wollen keinen Kompromiss. Und dann stehe ich vor der Frage, akzeptiere ich die Blockade oder will ich meine Positionen zur Abstimmung stellen. Und das haben wir bei der Lieferkette gemacht und das haben wir bei den sicheren Drittstaaten gemacht. Und das machen wir jetzt auch. Wir stellen das, was Berlin für richtig findet, morgen zur Abstimmung. Und dann, wenn es Mehrheiten gibt dafür, dann sage ich, ist es die beste Methode, um Rechtsradikale zu bekämpfen, weil wir die Probleme, die dahinter stehen, lösen. Ich bin fest entschlossen, zu liefern. Und ich wiederhole nochmal, ich bin in der irren Situation, dass ich mich rechtfertigen muss dafür, dass ich Berliner Regierungspositionen vertrete, aber Klingbeil nicht gefragt wird, warum denn seine Sozialdemokraten in Brüssel das nicht mittragen. Und da, und wenn Sie sagen, den Mercosur, Frust verstehe ich. Den Mercosur, Frust verstehe ich. Lassen Sie mal zu dem Frust noch eine sagen. Nee, wenn dann Mercosur als Zufallsmehrheit benannt wird. Es gab eine Abstimmung im Europäischen Parlament, die knapp war, die wirklich wichtig war und knapp war. Das waren die 10 Stimmen Unterschied bei Mercosur. Und da wussten die Grünen, was die Sozial-, was die PFE und was die AfD ganz macht. Viel Kritik dafür und deswegen sage ich, das war keine Zufallsmehrheit, sondern das war der einzige Moment in der gesamten Legislaturperiode, wo die AfD wirklich Macht hatte. Damals, als die Grünen gemeinsam gegen Mercosur gestimmt haben. Und seien Sie mal nicht böse, wenn ich deswegen sage, ich verbitte mir dann auch Vorhaltungen in der Arbeitsweise. Wenn ich Regierungsposition Berlin in Brüssel mehrheitsfähig kriege, dann lösen wir Probleme. Und das ist die Aufgabe, die wir jetzt anpacken müssen. Also. Gar keine Frage, aber die Grünen sind entsprechend auch kritisiert worden von allen Seiten. Und sitzen heute auch nicht hier, Frau Pfadbeck. Und wahrscheinlich hätten sie diese Einigung, die es dann morgen geben wird, oder die Mehrheit, die es morgen geben wird, nicht bekommen, wenn sie nicht diesen Schritt, oder wenn Ihre Mitarbeiter nicht diesen Schritt auf die Rechtsaußenfraktionen zugemacht hätten. Aber warum wird es denn dann gemacht, wenn das nicht richtig ist? Diese WhatsApp-Gruppe wurde 2 Tage vor der Abstimmung eingeführt. Wir haben ein Jahr lang diskutiert. Und 2 Tage vor der Abstimmung wurde unser Mitarbeiter hinzugefügt. Der war gar nicht einmal Gründungsmitglied, der wurde hinzugefügt. Okay. Und über das streiten wir jetzt, ob irgendein Mitarbeiter, den ich sehr schätze übrigens als Person, dass der da mit dabei war. Wir sollten bitte über das reden, was morgen zur Abstimmung steht, gesetzgeberisch. Es ist einfach keine Radikalisierung. Wenn die AfD es behauptet, ist es schlicht und einfach gelogen. Am 4. März hat es ja wohl auch noch ein Treffen der entsprechenden Fachpolitiker gegeben. Des französischen Abgeordneten Bellamy, den ich gerade erwähnt habe, plus die und drei. Und in dieser Sitzung hat er unsere Position verteidigt und hat keine Zugeständnisse gemacht gegenüber diesen rechten Parteien. Das heißt, die Brandmauer steht und da gibt es auch für uns gar kein Wackeln in der Fragestellung. Ich möchte wissen, warum Sozialdemokraten diesen vernünftigen Beschlüssen, Frederiksen, die dänische Premierministerin, hat uns als Sozialdemokratin gebeten, bitte löst das Problem endlich. Und die eigene Fraktion lehnt es ab. Deshalb, ich bin entschlossen zu liefern. Das ist der andere Punkt, das ist auch der Frust, den ich verstehe. So richtig klar geworden ist mir nicht, warum dann jemand, wenn es keine Zusammenarbeit gibt, wie Sie jetzt sehr leidenschaftlich vorgetragen haben, warum sich dann ein Mitarbeiter von Ihnen für die gute Zusammenarbeit bedankt. Das ist der Teil, den ich nicht verstehe. Aber das nicht bei der AfD. Vielleicht bin ich einfach zu doof dabei. Das war in der WhatsApp-Gruppe dann. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Viel gelernt heute. Herr Lang, auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.